Auf einem Mülleimer in der Fußgängerzone steht ein bärtiger Mann und ruft. Das Ende ist nah. Das Erschaffen der künstlichen allgemeinen Intelligenz ist der zweite Turmbau zu Babel. Es ist unsere zweite Vertreibung aus dem Paradies. Es ist unser Ende. Aufsichtsräte von OpenAI wollen die Firma platt machen, bevor es zu spät ist. Sie sind sich ihrer Schuld bewusst. Das ist das Ende unserer Existenz als Menschen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Experten schätzen, dass uns noch 7 Monate bleiben. Finde jetzt zu Jesus Christus, bevor es zu spät ist. Der Papst spricht von einer aufkommenden technologischen Diktatur. Nur Jesus kann dich erlösen. Schalte jetzt die Maschine ab, bevor sie dich abschaltet. Dies ist keine Übung. Sprich mir nach, ich bin ein Sündiger. Ich will Jesus Christus in meinem Leben. Die künstliche Intelligenz kann dich nicht erlösen. Nur Jesus kann das. Das Ende ist nah. Ich bin dieser bärtige Mann. Die meisten Menschen lachen über mich. 7 Monate später wird niemand mehr darüber lachen. Das Lachen wird ihnen im Hals stecken bleiben. Da bin ich mir sicher.